Kundgabe 5321. Empfangen durch Bertha Dudde am 20. und 21.02.1952. Kosmische Strömungen. In Klammern Astrologie. Der Geist in euch muss tätig werden, wollet ihr Klarheit haben in allen Dingen, wollet ihr recht denken und euch in göttlicher Wahrheit bewegen. Es kann euch Menschen nicht das rechte Verständnis gegeben werden, sondern ihr müsset erst die Vorbedingungen erfüllen, die euch volles Verständnis garantieren. Und diese Vorbedingung ist eben, dass ihr den Geist in euch zum Erwachen bringt, auf dass er euch belehre, euer Denken recht leite und euch das Verständnis gebe für höhere Weisheit, die ihr als Mensch allein nur mit eurem Verstandesdenken nicht begreifen könnet. Es ist ein völlig nutzloses Beginnen, in göttliche Schöpfungsgeheimnisse eindringen zu wollen, ohne Hilfe des Geistes, der, als Anteil Gottes, alles weiß und euch Menschen auch das Wissen mitteilen kann. Ohne Geistwirken also werdet ihr niemals Einblick bekommen in den göttlichen Schöpfungs- und Heilsplan oder, so euch das Wissen darum von außen zugeführt wird, es nicht begreifen können. Was euch aber der Geist aus Gott darüber vermittelt, ist vollste Wahrheit und wird eure Erkenntnis erhöhen, denn es hat seinen Ausgang von Gott genommen. Es ist ein direktes Zuführen der Wahrheit, die in Gott ihren Ursprung hat. Die gesamte Schöpfung, irdisch und geistig, ist Form gewordener Wille Gottes, in seiner Liebe begründet und durch seine Weisheit zielbestimmt. Es ist so nach jegliches Schöpfungswerk in seiner Entstehung und seiner Zweckmäßigkeit weisheitsvoll bedacht und in die gesamte Schöpfung eingefügt, wie Gott es als heilskräftig für das sich aufwärts entwickeln sollende Geistige von Ewigkeit ersah. Jedes Schöpfungswerk ist die Ergänzung eines anderen, und die gesamte geistige und irdische Schöpfung ist ein unfassbarer geistiger Komplex, der seiner Auflösung harrt. Der Mensch ist nur fähig, den winzigsten Bruchteil in seinen Sinn aufzunehmen, und also muss er sich auch begnügen mit Erklärungen, die ihm nur einen leisen Begriff geben, die nur in groben Zügen Zweck und Ziel dessen begreiflich machen, was aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen ist. Es steht dem Menschen auch nicht an, die tiefsten Geheimnisse ergründen zu wollen, solange er noch in irdisch-materieller Hülle auf Erden ist, weil sein geistiger Horizont begrenzt ist, weil ihm jedes Vorstellungsvermögen fehlt, um außerhalb der Erde bestehende Schöpfungen begreifen zu können. Doch seinen leiblichen Augen sichtbar sind zahllose Gestirne, die also auch als Schöpfungen Gottes im unendlichen Weltall kreisen und in endloser Ferne des Menschen in gesetzmäßig festgelegten Bahnen sich bewegen. Ersichtlich sind ihm diese Gestirne wohl, doch nicht mit seinem Verstande zu erforschen. Es sind jene Welten, wo entweder eine Art Vorbildung oder die Weiterentwicklung der menschlichen Seelen vor sich geht, weil es zahllose Sphären gibt, die den in zahllos verschiedenem Reifegrad stehenden Seelen zum Aufenthalt dienen. Betrachtet alle Gestirne, die eurem Auge ersichtlich sind, als Fortbildungsstationen des Geistigen. Dann habt ihr Sinn und Zweck der Gestirne schon klarstens erläutert. Die gesamte Schöpfung, also alle Gestirne irdisch-materieller oder geistiger Art, sind von einem Willen gelenkt und alle unterstehen dem Gesetz der ewigen Ordnung, dessen Urheber der göttliche Schöpfer selbst ist. Außergesetzlich kann im gesamten Universum nichts geschehen. Alles muss sich gesetzmäßig vollziehen, ansonsten Gott selbst die Schöpfung der Auflösung preisgeben würde, so wie er wieder sein Gesetz handelte. Diese Erkenntnis muss erst der Mensch besitzen, um nun begreifen zu können, dass es weder willkürliche Weltgeschehnisse noch willkürliche kosmische Geschehen geben kann, weil jegliches Geschehen schon in dem ewigen Grundgesetz einberechnet ist und so in Erscheinung tritt, wie Gott es seit Ewigkeit als zweckmäßig für die geistige Entwicklung erkannt hat. In Zeiten überspitzter Verstandesforschung glaubt man wohl, eine gewisse Regel entdecken zu können und entdeckt zu haben und nun für ein Wissen auch für kommende Geschehen garantieren zu können. Man kann wohl eine gewisse Gesetzmäßigkeit erkannt haben und sich nun diesem Gesetz unterordnen. Dann fügt sich aber der Mensch selbst in das Gesetz ein, nicht aber, dass er das Gesetz beherrschen zu können glaubt, indem er errechnen will, was ihm naturgesetzlich verborgen bleiben soll, indem er das Schicksal, den Lebenslauf eines Menschen, in Zusammenhang bringt mit den nach göttlichem Gesetz kreisenden Gestirnen und ihrem Lauf. Ihr Menschen, fraget euch selbst, ob es wohl gut wäre, könntet ihr euren Lebenslauf, alle Geschehnisse und Einzelheiten vorauswissen. Und fraget euch nicht zuletzt, wie dann wohl euer freier Wille zu vertreten wäre, fraget euch, ob ihr dann wohl von einer Lebensaufgabe reden könntet, von einer geistigen Aufwärtsentwicklung im freien Willen. Dieses alles wäre hinfällig, wenn es euch möglich wäre, am Lauf der Sterne Berechnungen anzustellen, die euren Erdenwandel bestimmen sollen. Wohl gibt es göttliche Gesetze, nach denen sich der Lebenslauf, das Schicksal des Menschen gestaltet. Doch nimmermehr können die Menschen Einblick nehmen in dieses Gesetz. Nimmermehr ist ihnen ein Wissen darüber zugänglich. Ansonsten Gott nicht den Menschen die Zukunft verborgen hielte, eben auch als ein Gesetz, das in seiner Weisheit und Liebe begründet ist. Unleugbar aber bestehen im gesamten Universum Zusammenhänge zwischen den einzelnen Schöpfungswerken. Und auch ein jedes Gestirn strahlt gewisse Kräfte aus, die andere Gestirne auffangen, was nicht ohne Einfluss bleibt. Es sind dies kosmische Strömungen, naturbedingt eben durch göttliche Gesetze. Und diese Strömungen wirken auch mitunter auf den Menschen ein, ihn mehr oder weniger anregend, doch auch zuweilen lähmend, weshalb ein rein natürlicher Einfluss der Gestirne auf den Menschen nicht geleugnet werden kann, der aber die geistige Entwicklung in keiner Weise beeinflusst, nur körperlich empfunden werden kann. Und diese kosmischen Strömungen können auch aufbauende oder zerstörende Wirkung haben. Aber es können Naturkatastrophen nicht zeitmäßig errechnet werden, mit vollster Sicherheit. Ansonsten auch solche zeitmäßig bestimmte Voraussagen die größte Verwirrung anrichten würden unter den Menschen und darum ein Hindernis bedeuteten für die geistige Entwicklung im freien Willen. Kosmischen Einflüssen können auch mitunter die Menschen ausgesetzt sein, doch nimmermehr werden sie dadurch zu Entscheidungen gedrängt, die bestimmend sind für die geistige Entwicklung. Doch das Verlangen, Verborgenes zu enthüllen, kann nicht durch Menschen gestillt werden. Denn was Gott verborgen hält, das werden Menschen nicht aufdecken können, es sei denn, Gott selbst zeigt es ihnen an, um ihnen zur Höhe zu verhelfen, so er selbst zukünftige Dinge kundgibt, um die Menschen vor der Gefahr eines Sturzes in die Tiefe zu bewahren. Amen.